Mittlerweile sind auch wir an der Heidelberger Richtstätte angelangt. Es ist kurz vor 12 und hier hat sich eine wahrhaft ungeheure Menschenmenge versammelt. 20.000 bis 30.000 Menschen, so schätzt man. Die meisten im Sonntagsputze. Aus Mannheim, Weinheim, Bruchsal, aus dem Neckartale. Aus allen Himmelsrichtungen sind die Massen hier zusammengeströmt und manche warten schon seit Sonnenaufgang auf dem bereits abgeernteten Getreideacker, um einen Platz in der Nähe des fürchterlichen Blutgerüsts zu haben. 100 Mann des 1. leichten Dragonerregiments wurden eigens zur Bewachung des Schafotts abgestellt. Noch in der Nacht wurde im Fackelscheine an der Erbauung der Richterbühne gearbeitet, während in der Stadt alle Gasthäuser und Schenken überfüllt waren und mancher Fremde, mancher Reisende kein Bett mehr fand. Endlich sind nun auch die Wagen mit den Raubmördern auf dem Richtplatze eingetroffen und fahren in den Kreis ein, den das Militär rund ums Schafott gezogen hat. Veit Krämer und Manne Friedrich auf dem 1. Wagen schauen sich neugierig, doch nicht ohne Schaudern um. Sie wollen alles ganz genau sehen. Hölzer Lips hat den höhnischen Zug um den Mund verloren. Mattes Österlein wirkt gefasst und totenblass. Das Schafott ist 40 Fuß lang, ebenso viele breit und 6 Fuß hoch. Es ist mit schwarzem Tuch umhangen und mit einer Falltüre versehen, durch welche man die Körper und Köpfe der Enthaupteten hinterher in einen verdeckten Behälter unter dem Gerüste schaffen kann. Das Hohe Gericht unter Leitung von Stadtdirektor Pfister nimmt auf der schwarz belegten, durch Draperien dekorierten, ein wenig erhöhten Tribüne seinen Platz, auf schwarz überzogenen Stühlen am schwarz bedeckten Tische. Manne Friedrich und die anderen, in ihren weißen Sterbekleidern, haben bereits auf den für sie bestimmten Stühlen Platz genommen. Als letzter betritt nun der berüchtigte Hölzer Lips die hölzernen Bohlen, zögernd und schwankend. Die Seelsorger haben sich zu den Gefangenen gesellt, versuchen, religiösen Trost zu spenden, während Scharfrichter Wittmann mit seinen Henkersknechten bereits die nötigen Vorbereitungen trifft.